Wann kam der Heilige Geist auf die Apostel herab? Der Heilige Geist kam am Pfingsttag auf die Apostel herab, das heißt 50 Tage nach der Auferstehung Jesu Christi und 10 Tage nach seiner Himmelfahrt.